Selten da gewesen, aber dauernd warst du hier. Noch gestern wo geblieben, dann warst du kurz bei mir. In der Zeit verloren für die Einsamkeit nur zu zweit. Mit vielen wiedergefunden, ohne dich. Versucht an Luft festzuhalten und mich bei dir zu fühlen. Versucht nach vorn wegzurennen vor dem, was vorne steht. Böse Worte geschrien in die Stille rein, Tränen geflossen, um vergessen zu sein. Gefühle verstrichen, Zeiten vergangen, vergaß, was Schönheit war damals für mich. Versucht an Luft festzuhalten und mich bei dir zu fühlen. Versucht nach vorn wegzurennen vor dem, was vorne steht. Versucht an Luft festzuhalten und mich bei dir zu fühlen. Versucht nach vorn wegzurennen vor dem, was vorne steht.